نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع، بارك الله فيكم، نتابع في رياض الصالحين، عفوا، في سلام، وكنا وصلنا إلى الحديث رقم وصل على الحديث الكرسي 259 عن عائشة قالت رسول الله 259. طيب، يعني نكمل الحديث 260. الحديث 60 بعد 200. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. والحديث عند البخاري ومسلم. الحديث مسلم. كان يرفع يديه حذو، بارك الله فيكم، أي مقابل، تقريبا مقابل من كبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو المنكبين، أي مقابل المنكبين، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا، ففي الحديث شرعية رفع اليدين في هذه المواضع الثلاث. أما عند تكبيرة الإحرام فهذا أمر تكلمنا عنه في حديث في أحاديث، بارك الله فيكم، كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا إجماع، أن هذا إجماع، أنه يرفع يديه. أما الموضع الثاني، بارك الله فيكم، الذي كان يرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فهو إذا كبر للركوع، يعني إذا نزل للركوع صلوات الله وسلامه عليه، إذا حنى ظهره للركوع. وأما الثالث إذا رفع من الركوع، طبعا بارك الله فيكم، بعض أهل العلم قالوا أن هذا الأمر أنه لا يرفع يده، وهناك على ذلك استدلوا ببعض الأدلة. أولا في حديث، بحديث عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يده، ولكن هذا الحديث ضعيف. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه حديث ضعيف. وأما الحديث الآخر هو حديث ابن مسعود رضوان الله عليه عند أبي داود كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فقط في تكبيرة، كان يرفع يديه عفوا عند الافتتاح ثم لا يعود، ففهموا منه أنه لا يرفع يديه. وأما الحديث الثالث فهو كذلك، بارك الله فيكم، في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضوان الله عليه، هو عند مسلم وأبو داود والنسائي، قال لأصحابه: علام تومئون بأيديكم، يعني ليش تشيروا بأيديكم، ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل شمس، يعني ترتفع بسرعة، اسكنوا في الصلاة، وإنما يكفي أحدكم أن أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، يعني يمينه وعلى شماله. يعني في التسليم كانوا يرفعوا إيديهم قبل التسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليش تحركوا يديكم مثل أذناب الخيل؟ فيكفي أن يضع يديه على فخذيه ويقول السلام عليكم، السلام عليكم. هذا بالنسبة للتسليم. فاستدلوا بمسألة اسكنوا في الصلاة، اسكنوا يعني ما تحركوا. ولكن بارك الله فيكم، هذا ما فيه استدلال، لأنه هذا يعني في مسألة أخرى، هذا في مسألة أخرى. وإنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه في هذه المواطن الثلاث، فلذلك يرفع المسلم يديه حذو المنكبين، المنكبين هكذا، حذو المنكبين بهذا الشكل. وفي حديث أبي حميد كذلك، الحديث 61 بعد 200 عند أبي داود، يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيكبر. والحديث لفظه عند أبي داود بارك الله فيكم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلعت اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وهكذا. ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. فأفاد هذا الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في هذه الهيئات الثلاثة. وأما حديث مالك بن الحويرث، لكن كان قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فيحاذي يحاذي أي لا يضع، يعني ليس يفعل هكذا أو هكذا، وإنما يحاذي هكذا. فلذلك قلنا الذي يرفع يديه الذي إما يرفع هكذا أو يرفع هكذا، بارك الله فيكم. أما القول بأنه كما عند أبي داود أنه يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين هكذا يعني أو هكذا، فهذا بارك الله فيكم لا يثبت. الله تعالى أعلى وأعلم. دغاي حديثة عم بيا انت انا دا زنومن والدي دغاي حديثة متى انا دا فبوندن زن ونزوا حديثة زوا هون دا بزيسي فون ابن عمر berichtet, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم seine Hände im Gebet gehoben hat und er hat das parallel zu seinen Schultern gemacht, salawatullahi wasalam, in der Höhe der Schultern und parallel zu Schultern. Er hat seine Hände gehoben, parallel zur Schulter, in der Höhe von Schulter, als er das Gebet angefangen hat. Und als er sich verbeugen wollte, und als er sich vom Verbeugen, als er stand von Verbeugung, in diesen drei Fällen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hände gehoben. Seine Hände gehoben. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das haben wir auch schon in anderen Hadithen schon erklärt. Und manche Gelehrten haben gesagt, das ist wie Konsens, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Hände gehoben hat, salawatullahi wa sallamu alaihi. Dann Schulterhöhe ungefähr, und deine Fingerspitzen, die sollten nicht höher als dein Ohrläppchen sind. Das bedeutet parallel zueinander und in Schulterhöhe ungefähr und weit voneinander, die Hände nicht nebeneinander und nicht sehr weit voneinander, sondern vor deinen Schultern. In dieser Höhe macht man Barakallahu fikum dann Allahu Akbar sagt. Bei Takbirat al-Ihram, bei dem ersten Takbir ist klar. Dann bleiben die anderen zwei Stellungen. Und zwar, als er sich verbeugen wollte und als er sich zurechtgestellt hat, salawatullahi wa salamu alayhi. Jetzt diese beiden Positionen haben die Gelehrten unterschiedliche, sage ich jetzt, Ansichten. Die richtige Ansicht ist, dass man die Hände hebt. Aber manche Gelehrten haben gesagt, nein. Und die haben hier drei Überlieferungen als sozusagen als Beweis für sie geholt. Eine Überlieferung ist schwach. Eine Überlieferung ist schwach. Und zwar, die haben eine Überlieferung von Abi Dawud geholt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Hände überhaupt nicht gehoben hat im Gebet. Und das ist schwach. Und schwache Hadithe dürfen nicht als Beweise genommen werden. Erstens. Zweitens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Gefährten gesehen, während sie saßen vor Beenden des Gebetes. Und die haben ihre Hände gehoben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen, was ist los mit euch? Ihr macht das wie die Schwänze von den Pferden. Wie die Schwänze von den Pferden, dass ihr schnell macht. Seid ruhig im Gebet. Seid ruhig im Gebet. Und es ist genug für einen, für euch, dass er seine Hände auf seine Schulter tut und dann begrüßt er seinen Bruder nach rechts und nach links. Der begrüßt seinen Bruder nach rechts und nach links. Und diese Gelehrten, die haben gesagt, der Prophet sagte, seid ruhig im Gebet. Das bedeutet, bewegt euch nicht. Und deshalb haben sie gesagt, ja, hier, dass man die Hände hebt, das ist Bewegung. Und da sollte man das nicht tun. Eigentlich, barakallahu fikum, wenn man das richtig betrachtet, da kann man das nicht als Beweis nehmen. Weil der Prophet meinte, wenn ihr im Sitzen seid, dann bewegt euch nicht, sondern tut eure Hände auf eure Oberschenkel, bevor man Salam Aleikum sagt. Und das hat nichts zu tun jetzt mit dem Heben der Hände in anderen Stellungen. Dann bleibt noch etwas, und zwar von Ibn Mas'ud, radhiallahu alayhi, das ist bei Abu Dawud, der hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Hände gehoben bei dem ersten und danach hat er nichts gemacht. Danach hat er nicht wiederholt. Was bedeutet hier nicht wiederholt? Was bedeutet hier nicht wiederholt? Barakallahu fikum. Die Gelehrten hier haben manche gesagt, dass diese Überlieferung schwach wäre. Andere haben gesagt, nein, die Bedeutung ist nicht hier, wenn Mas'ud redet über etwas, was er sagt, der Prophet hat das nicht gemacht, aber andere haben das bestätigt und die sind sehr viel. Vielleicht könnte Mas'ud das nicht gemerkt haben, weil die anderen das gemerkt haben. Deshalb sagen sie, Al-Muthbit Muqaddam al-Nafi. Dass derjenige, der etwas bestreitet und derjenige von Sahaba, der etwas bestätigt, derjenige, der bestätigt hat, wird bevorgezogen als derjenige, der etwas sozusagen verneint hat. Deshalb ist es mit Klarheit, dass der Prophet Muhammad sallallahu in diesen Stellungen die Hände gehoben hat. Dazu gibt es noch andere Hadithe, und zwar Hadith 261 von Abi Humayd. Von Abi Humayd, barakallahu fikum, das ist auch bei Abu Dawud. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Hände gehoben, bis die Hände in Schulterhöhe waren. Und dann hat er Allahu Akbar gesagt. In dieser Überlieferung findet man, dass bei Abu Dawud, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er im Stehen war, Allahu Akbar. Und als er sich verband, hat er nochmal Allahu Akbar, die Hände gehoben, Allahu Akbar gesagt. Und als er vom Verbeugen stand, der hat auch nochmal die Hände gehoben und der hat gesagt, Allahu Akbar. Und das ist klar. Das bedeutet, die sind klare Beweise, dass man die Hände hebt im Gebet. Auch barakallahu fikum bei Muslim. Hadith 262 von Malik ibn al-Huwayrith. Auch wie Hadith von Ibn Umar vorhin, was auch überliefert worden ist und wir haben darüber gesprochen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Hände gehoben in Höhe der Ohrläppchen, in Höhe von Ohrläppchen. Und aufpassen hier, Barakallahu fikum. Es gibt manche, die gesagt haben, der hat seine Daumen an Ohrläppchen getan. Andere haben gesagt, seine Hände auf sein Ohr getan oder sein Daumen an Ohrläppchen. Das ist, diese Überlieferungen, die sind schwach, die sind bei Abu Dawud. Das sind schwach. Aber hier die Überlieferung bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er das gemacht hat, in Höhe der Ohrläppchen. Das wird, du kannst nicht höher als Ohrläppchen deine Hände heben. Und maximal bis Höhe der Ohrläppchen kannst du das machen. Das bedeutet, wenn man Takbir macht. Das ist drei Stellungen. Einmal Allahu Akbar bei Takbirat al-Ihram, erstens. Dann, wenn du dich verbeugen willst, dann Allahu Akbar. Und wenn du stehst, dann Sami Allahu liman Hamida, hebst du dreimal die Hände. So hat der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht. Es gibt noch eine vierte Stellung und Heben der Hände. Und das ist, wenn man nach zwei Raka'a aufstehen will. Entweder im Sitzen oder im Stehen hebt man nochmal die Hände. Diese vier, sage ich jetzt, Stellungen, hat der Prophet ständig gemacht. Es gibt noch eine andere Überlieferung, und zwar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal die Hände in jeder Bewegung des Gebetes gehoben hat. Deshalb, wenn man auch in allen Bewegungen die Hände hebt, des Gebetes, ist kein Problem. Aber da sollte man das nicht als Regel nehmen. Manchmal. Nicht aber immer. Wallahu ta'ala ala wa a'la. وعن وائل ابن الحديث الثالث والستين بعد المئتي وعن وائل ابن حجر قال وقيل وائل ابن حجر ولكن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. وائل طبعا هو أحد الصحابة والله عليه. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. الحديث أخرجه ابن خزيمة وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي بلفظ ثم وضع يده اليمنى انتبه على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على ظهر كفه اليسرى أي كفه اليسرى هذا كفه اليسرى الرسغ هذا الرسغ هذا المفصل والساعد هذا الساعد فوضع النبي هكذا على صدره صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في رواية أخرى وضع يده اليمنى على كف اليسرى وعلى الرسغ والساعد وبارك الله فيكم هناك من قال النووي رحمه الله تعالى قال يضعها تحت صدره ولكن الصحيح على صدره طبعا لا ما في مبالغة يعني خلاص هذا الصدر تقريبا فيضعها هكذا هذا يسمى الوضع عند الهادوية قالوا أنه ما يفعل ذلك ولكن ابن عبد البر قال لم يأتي عن النبي فيه خلاف وهذا قول الإمام مالك وهذا للرجال وللنساء وانتبهوا بارك الله فيكم لا يوجد فرق بين صلاة الرجل وبين صلاة المرأة فصلاة الرجل نفس صلاة المرأة ولكن بعض الأحناف ولا حول ولا قوة إلا بالله ليس هذا قول أبو حنيفة أصلا ليس قول أبي حنيفة إنما قالوا الرجال يضعوا تحت السرة يتخصرون مع أنه في نهي عن التخصر والنساء يضعن على الصدر طيب ليش النساء يضعن على الصدر قال الرجل إذا وضع على الصدر ملعون مع أنه الحديث واضح النبي كان يضع على الصدر فنسأل الله السلام حديث 63 nach 200, das wird 263, Entschuldigung. 263. وائل ابن حجر oder حجر. وائل ابن حجر, رضوان الله عليه oder حجر, sagte: Ich habe hinter dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gebetet. Ich habe hinter dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gebetet. Er hat seine rechte Hand auf die linke Hand auf sein Brust getan. Die rechte Hand auf der linken Hand auf Brust getan. Das Hadith hat Ibn Huzayma überliefert. Es gibt natürlich noch eine andere Überlieferung bei Abu Dawud und An-Nasa'i. Bei Abu Dawud und Nasa'i. Und das ist auch authentisch. Und zwar, der sagte, ich habe hinter dem Propheten Muhammad Sassam gebetet. Dann hat der Prophet Muhammad Sassam erstmal Takbir gemacht und so. Dann hat der Prophet Muhammad Sassam, passt auf, seine rechte Hand auf der linken Hand und Handgelenk und Unterarm. Hier so. Diese Stellung. Der hat das nur getan, ja? Sozusagen. Drauf getan. Die rechte Hand auf linke, hier, das bedeutet auf die Unterfläche der rechten Hand, auf der Oberfläche der linken Hand und auf Handgelenk und Unterarm. Das bedeutet diese Stellung. So hat er auf sein Brust. Auf sein Brust. Das heißt, die richtige Stellung im Gebet ist, dass man das macht, weil das Hadith klar ist. An-Nawawi sagte, der macht das unter sein Brust. Also nicht auf Brust direkt. Aber der Beweis ist klar. Manche von Hadawiyya haben gesagt, nein, der macht das nicht, der darf das nicht tun. Aber die haben keinen Beweis, dass man nicht darf. Ibn Abdul Barr sagte, die Sache ist fast ohne Ansichten, ohne Meinungsverschiedenheit. Und das ist auch von Imam Malik. Also Imam Malik auch hat Al-Muwatta gesagt, man tut recht auf links, auf Brust. Manche von Ahnaf sagten, das ist nicht von Abu Hanifa, aber manche haben gesagt, nein, bei der Frau, sie tut auf Brust, aber bei Männern, die tun das eher auf Blase. Unter Bauchnabel auf Blase, obwohl der Prophet Muhammad Sassam verboten hat, dass man diese Stellung hat. Und dann sagen sie, wenn ein Mann sein Rechte auf linke auf Brust tut, dann ist er verdammt. La hawla la quwwata illa billah. Aber der Prophet hat das getan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das ist barakallahu fikum, wenn man nach Beweisen nicht sucht. Oder wenn man sozusagen fanatisch ist für eine Meinung. Bei manchen Malikiten, die lassen das fallen. Die tun nicht recht auf links. Und die behaupten, der Prophet hat das gemacht. Andere behaupten, der Imam Malik hat das gemacht. Erstmal, der Prophet hat das niemals getan. Niemals. Zweitens, Al-Imam Malik hat das auch niemals getan. Da haben sie gesagt, Malik hat das gesagt. Das stimmt nicht. Malik in Al-Muwatta sagt total was anderes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb soll man nach Beweisen die Religion lernen. In der Ba'd al-Malikiyya قل Imam Malik salla sadilan. Sadal yadiyan. Wa minum man yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Awalan Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yastul abadan. Thaniyan Imam Malik nafsahu lam yastul. وإنما الذي رواه في الموطأ أن تضع اليمنى على اليسرى على الصدر هذا يسمى الوضع هذا يسمى الوضع أما الهيئة الثانية فتسمى القبض إذن الوضع والهيئة الثانية القبض هو أن تأخذ يدك اليمنى وأن تقبض على كفك اليسرى والرسغ والساعد هكذا وتضع هكذا على صدرك إما هذا على صدرك وإما هذا صحيح وهذا صحيح أما هذا اللي يترك ثلاث أصابع وما أدري شو كذا، هذا كله كلام فقهاء، أما هذا فلا يثبت فيه شيء. الصحيح هكذا، أما تتركه تحت السرة فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فوق السرة فهذا حديث ضعيف عن علي، وتحت الصدر ما فيه دليل، وإنما الدليل أنه يضعها على الصدر. بارك الله فيكم. Es gibt zwei Arten, wie man die Hände im Gebet, die Händestellung im Gebet. Es gibt einmal, das heißt Wudu, das bedeutet, dass du die rechte Hand auf der linken Hand auf Brust tust. Und bitte nochmal aufpassen. Unterfläche von der rechten Hand auf der Oberfläche von der linken Hand und Handgelenk und Unterarm auf Brust. Das ist eine Stellung. Die andere Stellung ist, dass du mit deiner rechten Hand die linke Hand greifst. Diese drei Stellen greifst. Also du nimmst das so. Ja? Und dann tust du auf Brust. Das sind die Stellungen im Gebet. Das sind die Stellungen im Gebet. Manche Leute, die tun ihre Hand so auf der anderen und die nehmen den Arm. Das ist falsch eigentlich. Das ist eigentlich falsch. Es gibt dafür keine Beweise. Manche, die tun ihre Hände unter dem Bauchnabel, der Prophet hat das verboten. Manche tun auf Bauchnabel, das Hadith ist schwach von Ali ibn Abi Talib. Manche tun das unter Brust, es gibt keinen Beweis dafür. Und die richtige ist, dass man auf Brust tut. Und ich habe eine Bemerkung vorhin auf Arabisch erklärt. Ich weiß nicht, ob ich das auf Deutsch auch gesagt habe, aber trotzdem nochmal, Wiederholung ist gut. Es gibt keinen Unterschied zwischen Gebet von einem Mann und einer Frau. Eine Frau und ein Mann beten das Gleiche. Das Gleiche, identisch. Das heißt, wenn du allein betest, dann ist das identisch. Bei Mann oder bei Frau, von allen Sachen. Laut rezitieren, leise rezitieren, wie man steht, was man tut und sowas, alles ist das Gleiche. Außer natürlich, die Frau bedeckt sich anders als der Mann im Gebet, das ist klar. Aber allgemein, Gebethandlungen, die sind die gleichen. Und derjenige, der etwas anders behauptet, der soll uns die Beweise dafür bringen. إذن صلاة الرجل مثل صلاة المرأة والذي يقول غير ذلك عليه الدليل الصريح الصحيح. اسكت هو ذي اشتبن هي Wir stoppen, das ist gut. Wir stoppen bei Hadith 263. Bei Hadith 263. Das heißt, إذا موضوعنا اليوم كان بارك الله فيكم حول مسألتين. المسألة الأولى أنه يكبر وكيفية التكبير. المسألة الثانية أنه كيف يضع يديه. شوف إذا يقف يستقبل القبلة، يقف يرفع يديه، الله أكبر، يضع مباشرة الله أكبر. أما هي الطيران هذا الشراعي ما في، أو الضرب هيك يا أخي بارك الله فيك، هكذا الله أكبر. أما هذا الذي يفعله البعض يفعل هكذا، يا أخي هاي من وين هي؟ هي وبعض الناس أو بعض يصلي هيك إذا يطول كذا الوقت. لا، هذا الذي يفعله البعض هكذا هذا خطأ يا أخوة، إنما يرفع يديه الله أكبر وهكذا بس مباشرة. بارك الله فيكم. Manche Leute, wenn sie stehen, dann steht er auf und wenn er sagt Allahu Akbar, der macht so Allahu Akbar oben, dann lässt die Hände fallen nach hinten. Und dann hebt ihr nochmal. Das ist falsch. Eigentlich richtig ist, Allahu Akbar, du hebst die Hände und dann sofort recht auf links auf Brust. Ohne diese Haltung. Ohne, dass man erstmal nach hinten, nach unten lässt Und dann hebt man die Hände nochmal. Nein. Allahu Akbar. Sofort. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und da sollte man richtig das Gebet besteht aus Wörtern und Taten. Und deshalb sollte man die Taten richtig machen und die Wörter richtig aussprechen, damit das Gebet richtig ist. Barakallahu fikum. Dazu, das heißt, wenn man im Gebet steht, dann sagt man, Allahu, dann nimmt die Qibla-Richtung, Allahu Akbar, oben Allahu Akbar, dann rechts auf links sofort, ohne fallen lassen die Hände. Dann, was macht man? Wir haben gesagt, Dua al-Istiftah haben wir schon gelernt. Dua al-Istiftah, eröffnen des Bittgebet, dann A'udhu Billah im Shaitan Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und liest man Al-Fatiha. Und das nächste Mal, inshallah, reden wir über dieses Thema. Das nächste Mal, Allahu A'lam wann. طيب. هذا إذا بارك الله فيكم يقف يتجه القبلة الله أكبر يضع يده اليمنى على اليسرى يضع يده اليمنى على اليسرى ويبدأ بدعاء الاستفتاح الاستعاذة بسم الله الفاتحة والمرة القادمة إذا كان في مرة قادمة سنتكلم عن الفاتحة تفضل بالنسبة للوضع تفضل بالنسبة للوضع نعم بعض الأحيان مثلا في صلاة الجمعة أو صلاة التراويح ضيق المكان فلو وضعت أنا هكذا فضايق على الحديث فأضع هكذا يعني حتى أنه يكون أكبر لا بأس هنا إذا ضاق المكان أنك يعني تأخذ يدك على بعض بس فيك تأخذ هيك هيك يعني فيك تأخذ هكذا شوي تظهر حالك لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض هذا هو قلنا لك الساعد والرزق وهو الساعد كان يقبض على الساعد هذا هو الساعد من هنا ياخذ ايه ولكن هنا عندك الحديث الاخر ليبين لك هذا عند ابي داود والنسائي بارك الله فيكم دي بودي اشتلت عن فخاجة زاك وين فيا ان جمينشافتس كبيت سنت und das ist sehr schwer sozusagen weil die Leute sehr viel sind und die sind eng aneinander. Wenn ich diese Haltung mache, dass ich rechts auf links und sowas tue, dann werde ich Platz nehmen. Kann ich ein bisschen sozusagen mit meiner rechten Hand auf meinen Unterarm noch ein bisschen rutschen? Es ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Tfaddal. بارك الله فيكم أنه أن الذي يجعل أصابعه تحت أذانه هم فهموا حديثا خطأ فهموا الحديث بشكل خاطئ يعني هؤلاء معذورون لأنهم فهموا حديث بشكل خاطئ فيعلموا هذا الذي يفعل هكذا يعني أو بعض الناس يعمل هيك أو بعض الناس يعمل هيك هذه الوضعيات هي إنما هو بمحاذاتي كل هذه سنة بمحاذات ثم هل الصلاة تبطل لا تبطل الصلاة الله يحفظكم لا تبطل وإنما يعني ما تكون الصلاة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فالإنسان كلما أتى بشروط الصلاة بشكل أفضل وبواجباتها وأركانها وسننها وكلما ابتعد عن المنهيات اللي في الصلاة كان الأجر أعظم له وكلما كان الخشوع أكبر وكلما كان الخشوع أكبر der Buddha sagt, es gibt manche Leute, die tun ihren Daumen unter den Ohrläppchen oder die nehmen mit ihren Daumen und mit Zeigefinger den Ohrläppchen oder manche, die tun ihre Hände auf das Ohr und dann sagen sie Allahu Akbar. Ist das richtig? Nein, das ist falsch eigentlich. Aber diese Leute haben ein Hadith falsch verstanden. Und die haben eine Überlieferung, die schwach ist, als authentisch genommen. Aber die Überlieferung ist schwach. Und zwar, dass der Prophet Muhammad, die meinen, der Prophet Muhammad s.a.w. hat seine Daumen an seine Ohren getan. Aber das ist falsch. Eigentlich, der Prophet Muhammad s.a.w. hat seine Hände in Höhe der Ohrläppchen. Aber nicht, er hat das an Ohrläppchen getan. die Überlieferung, dass er ein Ohrläppchen getan hat, die ist bei Abu Dawud, wie ich schon erzählt habe, und diese Überlieferung ist schwach, deshalb könnte man das nicht behandeln. Der andere Bruder stellt eine Frage und sagt, ist dann das Gebet ungültig? Nein, das Gebet ist gültig, inshallah, aber, barakallahu fikum, das ist weniger Lohn. Es wird je du nach der Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. betest, ist es für deinen Lohn besser. Du bekommst mehr Lohn. Aber wenn du das nicht machst, dann ist das weniger Lohn. Na. Tfadal. Tfadal. قبل دعاء الاستفتاح يجوز التسمية قل بسم الله يعني هو أي عمل يبدأ الإنسان لازم يبدأ بسم الله فالصلاة يعني لا ما يسمي ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمي ويدعو استفتاحا يا أخوة الأصل في العبادة اتباع الدليل والأصل في العبادة التوقف المنع إلا بالدليل فالإنسان ما يفعل شيء لا يرفع يده ولا ينزل يده لا يقرأ شيء ولا يفعل شيء إلا إذا كان في دليل فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يبدأوا بالبسملة ثم دعاء الاستفتاح وإنما كانوا يبدأوا أنت تستطيع تترك دعاء الاستفتاح وتبدأ وتستطيع تترك حتى الاستعاذة على الخلاف في بعض العلم يرى الاستعاذة مستحب ومنهم من يرى الاستعاذة أنها واجب على كل على الخلاف إذا كنت ترى أنه بالاستحباب تستطيع تبدأ مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بعض العلم يقول بسم الله ليست بالفاتحة فتبدأ الحمد لله رب العالمين ولكن أنت تريد أجر أكبر افعل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ قبل دعاء الاستفتاح بالفاتحة يعني أول شيء بسم الله أو بعض الناس الذي يفعل أنه قبل ما يصلي يعمل بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر نهي بسم الله الله أكبر الله أكبر الله فلذلك قف حيثما وقف واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة يعني شيء على السنة خير من أنك تحاول أنه تأتي بأعمال وقد تدخل في البدعة خليك على السنة الله أكبر Der Bruder stellt eine Frage und sagt, wie ist das mit dem darf man nach At-Takbir, nach Allahu Akbar, Bismillah Rahman Rahim sagen und dann das öffnende Bittgebet und dann nochmal Al-Fatiha lesen? Nein, eigentlich nicht. Warum eigentlich nicht? Barakallahu fikum, es gibt eine Regel und zwar in der Religion, wenn du etwas tust oder etwas sagst, musst du immer das belegen können. Und das muss mit Argument belegt sein. Und wenn kein Argument dafür ist, dann tu das nicht. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat niemals so angefangen, dass er erstmal Bismillah sagt und dann eröffnet das mit Gebet und dann nochmal Bismillah sagt. Der hat das nicht gemacht. Weder er noch die anderen. Du kannst das Eröffnen des Bittgebet weglassen, weil das eine beliebte Handlung ist. Oder eine sozusagen eine wünschenswerte Handlung ist. Aber eigentlich, wenn du nach der Sunna richtig machen willst, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, betet, wie ihr mich gesehen habt, wie ich gebetet habe. Deshalb tu das. Und alles brauchst du Beleg und Beweis. Und das ist, was uns Probleme gemacht hat heute, Muslime. Die meisten, die praktizieren ihre Religion ohne Beweis, ohne Argument. Sag, und ich mache, wie ich will. Nein, das geht nicht. In der Religion, du machst nicht, wie du willst. In der Religion, du machst, wie Allah herabgesandt hat, wie der Prophet uns erzählt hat und erklärt hat. Nicht von deinem Kopf. Ja? Wenn jeder nach seinem Kopf tut, dann haben wir Millionen Religionen. Aber wenn wir alle das Gleiche tun, wie Allah uns herabgesandt hat und wie der Prophet uns erklärt hat, dann haben wir Gemeinschaft, dann haben wir eine Religion. Und nicht jeder hat seine eigene. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. علم الصلاة أول شيء تبحث عن الأدلة. Man muss erstmal nach den Beweisen suchen, bevor man etwas sagt oder tut. Nicht, dass man zum Beispiel, du stellst mir eine Frage. Du sagst mir, darf ich diese Handlung im Gebet Darf ich so sitzen im Gebet? Wenn ich nicht weiß, dann soll ich dir sagen, ich weiß nicht. Aber angenommen sage ich, ja, du darfst. Und dann sagst du mir, wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? Da muss ich belegen, weil das Religion ist. Da muss ich belegen. Ja, da kann ich dir nicht sagen, ja, warte mal ab. Ich suche erstmal nach Beweis. In der Religion geht das nicht. Das kannst du bei Gewohnheiten tun. Diese Farbe gefällt mir als die andere. Aber in der Religion gibt es nicht, dass wir dir Wahl stellen. Ja, was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Das oder jenes. Das geht nicht. Deshalb in der Religion, wenn du auch weniger machst, aber nach der Sunna, ist besser als viel, aber Bid'ah. Es gibt manche Leute, die machen jeden Tag, die sagen jeden Tag 10.000 Mal, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Aber das Ganze, was sie tun, ist, Wallahu ta'ala a'lam, ohne Lohn. Warum? Weil sie Neuerung machen in der Religion. Und es gibt andere, die sagen nur 10 Mal, Subhanallah. Die bekommen so großen Ajr, weil sie nach der Sunna handeln. Und das ist der Unterschied. Und ich möchte hier auch etwas erklären. Nicht jeder, der etwas als Bid'ah bezeichnet oder der etwas als Sunna bezeichnet, dann ist das automatisch anzunehmen, anzuerkennen. Nein. Es gibt hier Beweise. Und da muss man alles belegen können. Ja, Khuntabu. Moi wahdi jikun lek Bid'ah, moi wahdi jikun lek Sunna khalas intah. La yachi. لا بد من الدليل في ديننا لا بد من الدليل. خاصة في التعبد في مسائل التعبد لا بد من الدليل لأنه لا ما تستطيع أنت تفعل شيء إلا بدليل من مش unbedingt beweise haben wenn du deshalb hat البخاري geschrieben العلم قبل القول والعمل das Wissen kommt der Tat der Handlung dem Wort vor. Das wird erstmal wissen, dann. Was bedeutet hier wissen? Beweis. Belegen. Authentischen Beweis. أن بعض الناس يقف ويطول قبل الصلاة. هؤلاء يا أخي للأسف ينون. يعني يوقف يعمل يديه ويحكي. بعدين الله أكبر. للأسف هذا يعمل بدعة بأنه ينوي. ينوي شفويا. Manche Leute, die stehen vor dem Gebet und die bleiben lang. Und die sagen etwas und dann Allahu Akbar. Nicht Iqama, nicht Iqama, nicht Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu Allah. Nein, nein, nein. Die erzählen etwas. Diese Leute leider, die fassen die Niyya wörtlich zusammen. Das wird gesagt, ich beabsichtige jetzt, Nawaitu an Usalli, Salat al-Asr, ich beabsichtige jetzt das Gebet von sozusagen zu beten. Und das ist Barakallahu Fikum eigentlich, das ist nicht von der Sunna. Die Niyya ist im Herzen. Im Herzen. Und nicht, dass man das ausspricht. An-Niyyatu fil qalb, wala yatakallamha, ya la yantaqil insan biha, wala kan la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Nasal Allah salam. Ala kull insan sayus'al, kull insan minna, sayus'al an amalihi yawm al-qiyamah. وسيسأل عن علمه ماذا فعل به وسيسأل عن وقته وكل إنسان سيسأل عن صلاته فالذي يريد يصلى على السنة توكل على الله ما تصلى على السنة ما تصلى شوف يعني مين حضر يعني مثل واحد يعمل مشكلة يعني يصير له شغلة يروح يضرب من المسجد يترك المسجد إيه طيب من ضر ضر حاله شو ضرنا لنا هو اللي روح على حاله الأجر أو مثلا واحد والله يصير له مشكلة مع زوجته يترك الصلاة أو الزوجة تروح تسمع موسيقى طيب إذا ضريتي حالك إذا دخلتين بارك الله فيكم في غدا ألي نخ أنزن تاتن قفخاك أم لتسن تاك ونخ أنزن أبسيحتن قفخاك أم لتسن تاك ونفي فيردن نخ أنزن هندلون قفخاك nicht nach den anderen. Wer nach der Sunna beten möchte, bitteschön, der kann das lernen und so beten. Wer das nicht machen möchte, der am letzten Tag wird das sehen. Ich meine, wir können die Leute nicht zwingen. Und deshalb aufpassen. Nicht weil eine Person zum Beispiel schlecht macht, dann machst du auch schlecht. Oder weil irgendeine Person gut macht, dann machst du gut und sowas. Nein, die Religion gehört. Allah will dich nach deinen Taten fragen. Nicht, dass man diese Art hat zum Beispiel. Angenommen, ich habe mit ihm ein Problem, der kommt nicht mehr in die Moschee. Warum? Denn du hast selber verloren, nicht ich. Freilich bitte, ich bekomme Hajjat. Aber du hast verloren. Oder zum Beispiel, ein Mann macht mit, hat ein Problem mit seiner Frau, der sagt, ich bete nicht. Ja, aber was hat das mit der Frau zu tun? Oder die Frau sagt, ja, ich höre Musik, weil wir Probleme haben. Aber was hat das so? Du machst ja Fehler. Nicht, aber manche denken, das ist von Shaitan. Das ist so, ach, schau mal, die Muslime beten immer. Was hat uns das was hat uns das genutzt? Ja, بعض الناس يقول لك شو المسلمين عم بيصلوا شو استفدنا؟ إيه نعم هذا السؤال جيد حقيقة المسلمين يصلوا ولكن من يصلي على السنة ومن يصلي بخشوع هذا هو السؤال. Die Frage ist nicht, ob sie beten. Die Frage ist, wer betet richtig nach der Sunna und wer hat Demut und خشوع in seinem Gebet. Das ist die Frage eigentlich und nicht was anderes. نعم. هذا مو حديث وإنما هذا معنى صحيح فعل الشيء من أجل الناس رياء وتركه للناس رياء لأنه يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فعمل العمل للناس رياء وترك العمل للناس رياء لا تترك أنت شيء للناس ولا تعمل شيء للناس إنما إذا تركت اترك لله وإذا عملت تعمل لله سبحانه وتعالى ما واحد يقول لك أنه الشغل إذا وجهك على المكيد أنت تترك ملقوقي ثلاثة أربعنا Wenn ich die Hände bei Sami Allah und Liman Hamida hebe, danach beim nächsten Allahu Akbar in den Sujud will, dann kann ich also nochmal die Hände heben. Ist das richtig? So habe ich nicht erwähnt. Das habe ich nicht erwähnt eigentlich. Ich habe erwähnt, wenn du sagst Allahu Akbar und du machst Verbeugen, das hebst du. Und wenn du sagst Sami Allah und Liman Hamida, hebst du die Hände. Aber wenn du dann zu Sujud gehst, wenn du manchmal hebst, kein Problem. Manchmal hebst, kein Problem. Aber eigentlich, der Prophet hat das nicht immer getan. Das Sual, انه هل اذا قلت سمي الله لمن حمده ورفعت وبعدين هل ارفع واقول الله اكبر واسجد؟ انا لم اقل هذا، انا قلتها. انما اذا فعله الانسان بعض الاحيان لا باس، ما يفعله دائما. فيكم بارك. Ist es besser, Isti'adha vor jeder Rezitation von Al-Fatiha zu machen oder ist Sunna nur beim ersten Mal? Du kannst das bei jedem Mal machen. هل يقول Isti'adha كل مرة? نعم. في الصلاة أفضل ويجوز مرة واحدة. Manche Leute machen Iqama mit vier Allahu Akbar. Zwei, Ashadu an la ilaha illallah, also so wie Adhan. Ist das korrekt? Eigentlich Iqama macht man zweimal und nicht viermal. الله تعالى أعلم. يعني بعض الناس يقول لك الإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي الفلاح حي الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هل هذا صحيح؟ الأصل يا أخوة الإقامة أنها تكون تفرد وليس تشفع تفرد وليس تشفع والله تعالى أعلم. Man tut die Hände auf Brust im Gebet. An yada'idu, kulna, yada'idu ala al-sadr. Ala al-sadr, huna, sadr. Wen al-sadr? Ja, auch was sadr heißt nicht auf dem Herzen, hier auf der linken Seite. Und nicht auf der rechten Seite. Und nicht auf Hals. Brust ist hier. Brust hier. Brust, hier dein Brust. Hier tust. Manche tun das links hier, so. Andere tun so. Andere tun so. Eigentlich richtig ist das. Auf jeden Fall, die ganzen Haltungen hier, die sind beliebte Handlungen. Inshallah, das wird, wenn man auch anders gemacht hat, dann ist das Gebet noch gültig, aber man bekommt nicht den vollen Ajr. Subhanakallah, bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk, tafaddalu. الواحد لازم نص ساعة يعمل. عند الأطفال الواحد نص ساعة لازم يعمل مو أكثر. ها بعد نص ساعه والله العظيم يا شباب انا على المنهار بس لا والله مو قصدي عليكم انا بس عموما نص ساعه بكفي شو بدنا نطول هو حدث ماشي قبل قال مو عليكم قبل تكبيرة الأحكام يجوز ان الأطفال ما يتحملوا أكثر من نص ساعة. طيب فالكبار إذا ما تعودوا على الدروس أصلا ما يتحمل نص ساعة. صدقني نحن ما نتحمل 10 دقائق. ما خلص 10 دقائق مثل خطبة الجمعة أنا ما بشوف الناس شو بدنا. نعم. قبل الإمام يقول الله أكبر. لا أفضل أدعي حتى هو يقول الله أكبر. هذا يجوز ولا؟ لا. لا يجوز. مو إنه لا يجوز ولكن هذا ليس من السنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدعاء بين الصلاة بين الإقامة والصلاة. Thank you.